Herzlich willkommen zum D-Einspieler Podcast. Und das sind unsere Gastgeber Matu, Jules, Rico und Kai. Servus und herzlich willkommen zu einem, zu was anderem, nämlich zu einem kleinen Podcast und ja, mit in der Runde der Matu. Moin. Der Julian. Hallo. Rico. Hallo. Und wir haben hier noch einen Gast, der sich auch nochmal kurz vorstellen darf. Ja, moin, ich bin Eufel, ich bin so Kollege von Dick und Doof. Ich bin ja erstmal, ja, ich bin der unbezahlte Praktikant. Wer die Videos gesehen hat, war ich auch schon ein paar Mal drin und halt Kameramann teilweise. Ah, okay. Ja, also, folgendes, Podcast, wir haben uns überlegt, ja, gut, mal so ein bisschen quatschen, so über diverse Themen, freie Themen, feste Themen, keine Ahnung und so, das, was wir uns so interessieren und was wir uns so ein bisschen rausgesucht haben, finde ich eigentlich auch mal ganz chillig, so ein bisschen angenehm und ja. Und wir haben auf jeden Fall erstmal was ganz, ganz Wichtiges, nämlich es geht nämlich um Julian und Rico. Ihr habt die beiden ja sicherlich ja schon in der ein oder anderen CSGO-Folgen gesehen, beziehungsweise auch gehört. Und ja, Matu, da können wir jetzt eigentlich doch an dieser Stelle sagen, herzlich willkommen im Team bei Hallo. Die Einspieler. Ja, die Einspieler ist ein wenig gewachsen. Und das freut mich und das freut natürlich auch den Matu und natürlich uns allen. Ja, ihr könnt euch ja gerne nochmal direkt vorstellen, warum ihr jetzt hier seid und ja, wer ihr überhaupt seid. Mann. Jörn, mach du. Nein. Ich trau mich nicht. Ja gut, komm, ich mach es. Ja, aber ich kann auch. Ja gut, mach doch. Nein, mach du. Ich spring das Wasser jetzt, pass auf. Also ich bin der Julian, ich bitte hier unter Jules auftreten. Rico und ich sind vom Kanal Dick und Doof. Das ist, ja, den haben wir jetzt auch schon seit eigentlich ein bisschen länger, aber betreiben ihn jetzt seit einem Jahr, Rico, ne? Ja, kommt ungefähr hin, seit letztes Jahr. Ja, ja. Und wir haben halt daran sehr viel Spaß gefunden, haben halt wirklich nur Real-Life-Comedy-Videos gedreht, weil PC war kacke und so. Ja, dann, ne, haben uns die Einspieler ein bisschen auf Gaming gebracht. So haben wir dann auch gemacht, so, ne? Könnt ihr alles angucken, ne? Dick und Doof, ne? Guckt einfach nur verlinkt bei Dick und Doof vorbei. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, geht auf Dick und Doof-Kanal, weil. Ja, ja, genau. Und auf jeden Fall, ja, haben wir gemerkt, so, ja, ne? Ist ja ganz geil. Jetzt aber haben wir es dann so geregelt, das wird auch nochmal auf unserem Kanal auch nochmal zu hören sein, dass wir jetzt auf unserem Kanal von Dick und Doof keine Gaming-Videos machen, sondern jetzt wir auch Einspieler sind. Wir sind jetzt einfach mit Einspieler. Richtig. So sieht's ja aus. Ja, Familie Einspieler. Ja. La Familia. Ah, ja. Ja, also ich finde das total, total cool, weil man merkt ja halt auch, also wir haben ja auch schon privat ja auch sehr viel gespielt, zum Beispiel auch Rocket League oder sowas, demnächst ja auch dann bei uns auch auf dem Kanal erscheinen wird. Da hat man ja auch schon gemerkt, so, okay, also mit den beiden kann man auf jeden Fall definitiv richtig geile Dinger machen oder so. Und die sind auch echt so dermaßen so durchgeknallt, das passt dann einfach perfekt zu uns, sagen wir mal so. Und ja, und dann haben wir dann gesagt, okay, alles klar, komm, wir sprechen die beiden mal drauf an und fragen einfach mal, ob die denn nicht Bock hätten. Und ja, und so ist das dann das Ganze entstanden. Und warum zum Teufel versuche ich die ganze Zeit immer in die Webcam zu gucken? Mach ich auch, ich suche meine noch. Es ist irgendwie so eine Angewohnheit, dass ich immer in die Webcam reingucke, aber na gut. Herrlich. Ja, schön. Also es wird auf jeden Fall demnächst Rocket League geben, es wird klar weiterhin CSGO geben, also wir haben jetzt eben gerade nochmal CSGO aufgenommen, das kommt dann am Sonntag und ja, Martin und ich, wir haben ja noch unsere Battle Arena Sachen haben wir ja auch noch komplett noch aufgenommen, das geht ja dann auch noch weiter. Also wir haben zu viel geplant irgendwie und also da kommt noch echt einiges auf euch zu und wir freuen uns auf jeden Fall mega darauf. Yes, mate. So, und ich glaube, das hätten wir jetzt. Gibt's da noch irgendwas zu sagen? Irgendwelche Fragen an dieser Stelle? Wann bekomme ich mal Geld? Wie viel Geld gibt's im Monat? Ey! Alter! Alter! Das ist ja echt schon wieder, ne? Also, ja, ich bin ja hier. Ich bin ja hier, okay, der Finanzmensch. Ihr bekommt 550 Euro brutto, das heißt, ihr landet bei ungefähr 439 Euro netto. Ja, auch das doch erstmal aus. Tschüss. Also ihr bekommt quasi 30% des Gehaltes, was wir, was ich im Matuk bekomme. Also. 30? 10. Was halt ihr davon? Nein. Ich bin ein bisschen verarscht. Nein, das ist wahrscheinlich auch, aber das ist doch ehrenamtlich. Er ist natürlich alles unterschrieben. So wie Franz schon mit Beckenbauer für 5,5 Millionen. Und eine Waschmaschine gibt's auch dazu, ne? Die kommt in den nächsten 2 Wochen. Meine ist eh kaputt, passt. Okay. Ja, wir haben uns jetzt auch hier so ein paar Themen rausgesucht und ja, es gibt schon so ein paar Themchen, wo wir auch gerne sprechen wollen. Und zwar, ich denke mal, top aktuell, ich glaube, das ist am aktuellsten, glaube ich, derzeit noch, und das ist das iPhone 7. Ja, kann sein. Problem. Das ist mein Thema könnte übrigens, sein. Ja, das iPhone 7 und 7 Plus. Ja, darüber werden wir auf jeden Fall mal sprechen. Ja, cool. Kannst ja damit anfangen oder so. Nee, sag mal erstmal dein Thema. Dann soll ach so, dann meinst du, wir sollen die ganzen Themen durchgehen? Okay, ja. Das war jetzt nicht abgesprochen, okay. Ja, des Weiteren haben wir ja noch zum Beispiel FIFA 17 Demo, ja, kam ja letzte Tage heraus und konnte man ja auf jeden Fall ausgiebig testen. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Battlefield 1, da ist ja die Open Beta kürzlich ja ausgelaufen oder vor einer Woche oder eineinhalb Wochen, ich weiß es nicht genau. Dann gibt's ja noch die neue YouTube-Richtlinien, die allerdings erst nur in den Staaten in Kraft getreten sind und ja, da gibt es auch noch so ein Schockthema zum Beispiel für alle Raucher da draußen, ja, die Schockbilder. Also, boah, das finde ich aber auch schon ein bisschen krass. Und die Wahlen. Oh. So sieht's aus. Wahlen, richtig. Rico, ich hoffe mal, du weißt doch alle Zahlen auswendig, wa? Alle. Von alle. Hinten rückwärts, geradeaus, um unten nicht. Ja. Mit Looping. Ach ja, gut. Ja gut, dann fangen wir mal mit iPhone 7 an, würde ich mal sagen, oder? Können wir, ja. Ja. Ich kann mich mal muten, ne? Na. Wir wollen ja keine Apple-Fanboys haten. Aber die sind halt schon scheiße. Du kannst gerne deine freie Meinung äußern. Ja, Julian, fang doch mal bitte an. Aber natürlich konstruktiv auch so in dem Sinne, du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. Ich bleibe natürlich immer sachlich. Genau. Also, ist ja nicht mein Thema, Mann, fang du an. Nee, ich möchte gerne deine negative Kritik dazu hören. Das ist meine negative Kritik. Also, ich bin nicht vom iPhone 7, also ich finde, das iPhone 7 ist ein geiles Handy. Ich finde auch, die alten iPhones waren immer sehr, sehr gute Handys. Für den Preis waren die halt immer ziemlich scheiße. Bin ich nicht. Ja, doch, ist schon viel zu teuer dafür. Für das, was es gibt, ist es schon scheiße. Viel zu teuer. Da bezahlt man eher für den Namen bei iPhone und ja, natürlich, das macht man aber die anderen Handys schon längst vorher hatten. Ja, ist klar, das ist klar. Es ist auch ein sehr gutes Handy, das Betriebssystem ist halt auch kaum anzugreifen. Ist halt wirklich nice. Aber jetzt mal eine ganz kurze Frage. Für mich als iPhone-Legastheniker. Bin ich auch. Was ist da jetzt an iPhone 7 besonders oder noch besonderes als zu dem Vorgänger? Vom Design her hat sich jetzt nicht so viel geändert. Es ist nur eine neue Farbe dazugekommen, Diamantschwarz. Das Graue gibt es, glaube ich, auch nicht mehr, sondern halt nur noch mattschwarz. Dann hast du den neuen A10-Prozessor drin. Bei dem 7 Plus hast du zwei Kameras mit Weitwinkelobjektiv und Teleobjektiv. Beide haben dann 12 Megapixel. Vorne hast du jetzt eine 7-Megapixel-Kamera und was alle gehatet haben, die 3,5mm Klinkenbuchse ist weg. Aha. Gab's ja apropos ziemlich richtig geile Memes zu, die habe ich richtig gefeiert. Boah, da kam's wirklich richtig viel Ja, aber das Schöne dagegen, ist ja, ne? Beziehungsweise Apple liefert ja direkt einen Adapter mit. Aber das ist trotzdem so, beim alten LG hatte ich das auch und das war nicht mein Millimeter. Wie teuer ist denn das neue iPhone? Ab 889 Euro. Vom 7 Plus 32 GB bei ungefähr 900 Euro. Alles klar. Das ist, so das ist doch nicht mal mein Brutto-Monatsverdienst. Nein, aber vielleicht hau ich ja noch ein Review raus. Boah, das ist echt krass. Vielleicht haust du ja auch ein Gewinnspiel raus. Ja, moin. Geh mal weg, ne? Tschüss. Also ich find das schon ziemlich übertrieben von Apple. Ich meine, klar, die waren ja schon immer ziemlich krass teuer und so weiter. Und man sagt ja auch mal so schon, man bezahlt mehr für die Marke eigentlich als für das Gerät selbst. Aber das ist schon ordentlich. Also da muss man schon wirklich tief in die Tasche greifen, ne? Ja, in der Tat. Aber richtig so. Ich hatte, bevor ich jetzt mein, ich hatte ein iPhone 5, dann habe ich mir das 6 Plus geholt und jetzt halt demnächst das 7 Plus. Auf jeden Fall hatte ich davor Samsungs und da habe ich halt immer gemerkt, nach einem halben Jahr ungefähr haben die sich die Dinger aufgehängt, dann hast du sie nicht neu gestartet bekommen. Und die wurden halt mit der Zeit immer, immer schwächer. Ja, die verjunken halt ziemlich schlimm. Das ist aber nicht Samsungs Problem, das ist Androids Problem. Ja, da war Android allgemein. Bei jedem Scheiß ist es auch immer so. Aber das kann auch beim iPhone passieren, das dauert nur ein bisschen länger. Ich habe jetzt mein 6 Plus, habe ich jetzt irgendwie anderthalb Jahre schon. Hab damit eigentlich gar keine Probleme. Ja, das Ding ist, du hast schon irgendwie Verluste gemacht bestimmt, nur das ist halt, man merkt halt kaum, weil es nicht viel ist. Also ich bin mit meinem Samsung S6 Edge auch sehr zufrieden seit anderthalb Jahren. Auch noch keine Probleme, außer Akku vielleicht ein bisschen. Ja, Akku ist auch ein Thema bei Apple übrigens. Weil da die Akkus irgendwie mal des Öfteren schnell kaputt gehen. Note 7, ne? Keine lange geht auch ganz schnell kaputt, haben. Ne? Ja? Note 7, ne? Samsung Galaxy S Note 7. Nokia sind die besten, Alter. Wir schweifen ab. Schweifen ab, wir gehen jetzt wieder rüber auf alle Handys. Naja, aber ich finde das ja auch okay, wenn man dann halt immer so ein paar kleine Vergleiche hat, im Gegensatz zu jetzt nicht nur zu Apple-Produkten, sondern dass man halt immer sagt, oh ja, okay, hier zum Beispiel mein Samsung Galaxy S bla, keine Ahnung, ist zum Beispiel die Haltbarkeit des Akkus so und so und so lang. So, und das finde ich finde es eigentlich legitim, dass man dann auch so ein paar Vergleiche zieht. Also finde ich in Ordnung. Ja, also da habe ich auch einen guten Vergleich zu. Ich habe ja jetzt mein Xiaomi Redmi Note 3, ne? Ist ein China-Device. Seitdem ich das habe, bin ich davon so krass überzeugt, weil man bekommt so, also Android natürlich, ne? Mit MIUI, das ist glaube ich, das Betriebssystem ist Android natürlich, aber es ist Overlay, so wie TouchWiz, ne? Läuft halt, das sieht halt aus wie iPhone, das merkt man, dass das abgeguckt ist. Habe ich aber auch, ne? Das ist, man hat ja von Anfang an Root-Rechte, ich habe 200 Euro für das Handy bezahlt. Natürlich ist die Kamera nicht so gut wie beim iPhone, ist klar, oder auch beim S6 jetzt hier von Rico. Haben wir schon gemerkt in den Vlogs. Ja, es wurde ein Vlog mit diesem Handy aufgenommen. Ja, und ich bin damit trotzdem so krass zufrieden. Das Aluminiumgehäuse, alles, was man braucht heutzutage. Und 200 Euro. Ich werde nie wieder über 300 Euro für ein neues Handy ausgeben. Ich bin nicht bescheuert. Wie lange hast du das jetzt? Das habe ich jetzt ein halbes Jahr, genau. Warte mal ab. Halbes Jahr noch, dann ist frischer Ding in der Luft. Also ich habe. Es gibt eine Sache, die mich besonders an Apple stört. Und das ist, dass die alle unterschiedliche Ladeanschlüsse haben. Also so, es gab so Entwicklungen halt, dann, wo selbst die Apple-Geräte untereinander unterschiedliche Ladeanschlüsse haben. Und bei Android-Geräten sind jetzt alle gleich. Jeder, bei Apple-Produkten ist alles Lightning, ist alles das gleiche jetzt. Ja. Du hattest vorher halt so breiteren, ich weiß nicht, wie der hieß. Ja, jetzt, aber so früher, das Vierer hatte ja, glaube ich, auch noch einen anderen Anschluss. Ja, das war der alte. Insgesamt zwei Stück gibt es. Alt und neu. Also eigentlich ist es nicht schlimm. Ja, aber bei Apple, das hat sich ja dann immer irgendwie so geändert. War das bei Android nicht an? Ne, bei Android war das, glaube ich, nie so, ne? Das war dann auch USB, immer nur. Jetzt ist Micro-USB Type-C dran. Und das hoffe ich doch, dass das bald durchkommt. Ah ja, okay. Also ich muss ja selber zu meinem Handy sagen, ich habe ja kein iPhone. Ich habe ja das Huawei, so wird es ja eigentlich, glaube ich, richtig rausgesprochen, G6. Oh, es hat schon ein etwas älteres Modell oder so weiter, hat 150 Euro gekostet und so weiter. Und ist aber von der Ausstattung her, ist das halt schon, also kann eigentlich mit einem Samsung Galaxy beispielsweise, kann er schon ordentlich mithalten. Und ich bin mit dem Handy echt total vollstens zufrieden und habe das Gerät jetzt auch schon knapp 2 Jahre. Und es läuft immer noch einwandfrei. Und von daher, solange das Ding läuft, brauche ich jetzt auch kein neues Handy eigentlich. Ne? Also ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt jedes Jahr irgendwie zum Shop rennt und sich dann jedes Mal ein neues Handy holt. Also ich finde das immer so krass, auch unter, ich meine auf Facebook beispielsweise kriegst du halt, ist das immer wieder mit, ne, kaum wird halt ein neues iPhone vorgestellt und so weiter, dann siehst du überall nur noch so Beiträge, oh ja, ich habe hier meinen Vorgänger zu verkaufen, bla bla bla, weil ich mir ein neues holen möchte und so weiter. Dann denke ich mir so, what the fuck, warum? iPhones sind aber auch deutlich preisstabiler. Ja, gut, aber ich weiß, ich kann, also ich als Nicht-Apple-User kann das dann an meiner Stelle das vielleicht dann nicht so ganz nachvollziehen oder so, ne, aber weiß ich nicht, also ich muss nicht immer jedes Mal das Neueste quasi haben. Genau, ne, solange ich das aktuelle noch habe, was noch funktioniert, mit dem ich noch gut klarkomme und so weiter, muss ich nicht unbedingt ein neues Gerät haben. Ich glaube, das ist bei manchen auch Prestige, so, das ist ne, Motto Prestige, ne? Prestige. Was? Campt da 3 Tage vorm Apple-Laden, dann. Er kompensiert damit was. Das eine Teil. Nee, keine Ahnung. Damals, als ich den Umstieg halt gemacht habe von Samsung auf Apple, kam ich halt voll gut klar. Dann hatte ich das 5er und dann wollte ich halt ein großes Handy mal haben und dann kam halt zu dem Zeitpunkt das 6 Plus, habe ich mir das geholt. 6S Plus habe ich übersprungen und dann 7 habe ich gesagt, hole ich mir wieder. Holst du dir die Kopfhörer auch diese? Nee. Ohne Kabel. Von den iPhone-Kopfhörern war ich nie überzeugt. Ich habe AirPods, das sind das einzige Apple-Produkt, was ich habe. Genau wie ich, Julian. Und dadurch, also aber Earpods, zu den Kopfhörern richtig. Muss ich sagen, die können nichts. Die sind nicht laut genug, meiner Meinung nach, und die scheinen viel zu sehr nach außen. Nee, jetzt ist, außen ist mir scheißegal, was die anderen hören, so, ne? Ich hab, ich nutze die auch, ich nutze die richtig gerne, dadurch, dass ich ja, ich hab ja ein China-Device, das kommt ja auch direkt aus China, ich hab voll viel Zoll bezahlt, mehr Zoll als das Handy gekostet hat, gefühlt, ne? Und, es gibt, ich glaube, ich hab auch mal gelesen, es gibt in der EU Richtlinien für Handys, ja. Dass die nur so und so laut sein können und dass die nur, dass man eine Warnung ausschreiben muss und alles drum dran, wenn man zu laut macht. Das hat auch. Das hat dieses Handy nämlich nicht. Und das bollert mir den Kopf weg. Ob ich jetzt einen CD-Player an meine Anlage anschließe oder dieses Handy über ein AUX-Kabel, das bollert genauso. Und das ich übertreibe nicht. Das hat eine bessere Soundkarte gefühlt als mein Rechner. Und dadurch, diese Earpods, die bollern mir den Kopf weg und das ist richtig nice. Also das hätte ich nicht gedacht. Das war jetzt, das ist für mich nochmal ein Kaufgrund. Aus China. Das muss ja nicht unbedingt so ein Markending sein. Nö, bin ich gar nicht der Meinung. Ja, wie soll ich mich ja halt noch rechtfertigen? Ich finde das einfach geil und deswegen... Nö, ist ja auch deine Sache, ist ja... Nö, ist okay. Also jeder soll das selbst entscheiden, was er will. Deswegen nicht. Ja, eben. jeder hat seine Vorlieben und so. Also, und okay, mal jetzt hast du ganz anderes Thema, Kai, ne? Was hab ich? Ja. was hab ich? Jeder sagt, hat seine Vorlieben. Hat Kai, über was willst du jetzt reden? Ach, haben wir das Thema Apple schon abgehakt, oder was? Nein, du hast mit Vorlieben angefangen. Nein, das war jetzt nur also, darauf bezogen, dass jeder halt seine persönliche Meinung dazu hat und seine persönliche Vorlieben hat. Also wenn es um die Endgeräte geht beispielsweise. Und also ich sag auch nichts gegen Apple oder so. Also ich habe generell nichts gegen Apple oder so, aber ich habe halt. Ne? Na klar. Jeder hat seine eigene Eben Meinung. Das seine. So. Eben, genau. Ja. Achso, ist das auch meine Meinung. Was hat das zum Hals, eine Schachtel? Zwei Schachteln Zigaretten. Ach mit so. Schockbildern drauf, nein. Boah, die Überleitung. Boah, was eine Überleitung, ey. Preisgekrönt, ey. Ach, sehr schön. Ja, bitteschön. Nur schade, dass man nicht die Wahl hat bei den Schockbildern, ne? Oh, ja. Oh, also mal ganz im Ernst, viele Rauchern werden es ja sicherlich auch schon aufgefallen sein, so, wenn man sich jetzt so Zigarettenpackungen oder Dosen holt und so, also gerade auch auf Dosen und so weiter. Also diese Schockbildern, die bedecken, glaube ich, 80% des Verpackungs. Und der Rest ist, glaube ich, ungefähr, ja. Ey, das ist ja der Hammer. Ich habe auch mal gehört, man soll irgendwann die Marke nicht mehr erkennen können. Nein, wirklich nicht. Mal beruhigt. Doch, aber. Ist echt so, dass das nicht mehr, weiß ich nicht, so Lucky Strike, das beeinflusst vielleicht mehr als Tava. Also, jetzt speziell für mich, ja, ich stopfe ja in Zigaretten und es ist ganz interessant, mal diese Schockbilder auch mal in Full HD auflösen zu sehen, wie das die komplette Tüte Tabak da schmückt, würde ich mal sagen. Ich würde halt sagen, die Schockbilder bringen halt nichts. Die meisten nehmen die eben mit Humor oder verarschen die oder machen Panini-Bilder und sammeln das, ne? Das ist halt. Ja, das hast du auch schon vor, ohne Scheiß. Und aber ich jetzt speziell, ich besitze ja an der Kasse, ne? Rico ja auch, ne? Richtig. So, und ich habe lustige Erfahrungen damit gemacht. Dann heißt es ja noch eine Schachtel. Ich sag jetzt keinen Namen, ne? 6 Euro heißt es dann. Ich leg sie hin, so, ne? Nee, die möchte ich nicht. Geben Sie bitte mir eine ohne Bild. Kann ich nicht machen. Ich hab keine ohne Bilder. Ja, dann nehme ich keine. Ich so, hä? Wovon gehen die denn aus? Ich meine, wenn die da rauchen, ich meine, wenn man raucht, wenn man diese Scheiße schon macht, ne? Ich rauche jetzt sehr gerne, ne? Ich atme sehr gerne dadurch. Ich kann das aber trotzdem nicht nachvollziehen, wenn man dann einfach mal sagt, ja, die Schockbilder, ich würde gerne weiter rauchen, aber ich mich stört das. Oder ich wurde auch schon gefragt, so, ja, können Sie mir vielleicht die andere geben? Da ist das Bild nicht ganz so scheiße drauf. Aschenbecherbaby da, ne? Ja, also man kann sich doch anstellen, dann natürlich, das ja, wenn sind harte diese Bilder stören, muss man mit dem Rauchen aufhören, ganz ehrlich. Ja, ist ehrlich. So, dafür sind sie da, dann ist das doch okay. Aber sich dann nicht hier beim Kassierer auskotzen, ne? Ja, der gar nichts für kann. Ja, der gar nichts für den scheiß Schockbild. Ach gut, ist okay, ja. Nee. Also ich habe mir ja letzte Woche habe ich mir eine Dose geholt und das war das erste Mal, dass ich halt eine Dose bekommen habe mit dem Schockbilder da drauf und so weiter. Gut, also wenn ich mir das Bild angucke, da ist jetzt zum Beispiel so eine, ich weiß nicht, so ein Typ drauf und so ein kleines Baby und mit einer Zigarette in der Hand oder so und das Baby ist da irgendwie vor einem Quäken so, weil dem das dann wahrscheinlich wohl stört, ne, ist eigentlich klar. Finde ich jetzt erstmal. Ich meine, klar, es ist schon irgendwie, also sollte man natürlich nicht machen. Ja, klar, ne? Also geschmacklos auf jeden Fall und sollte man natürlich halt in Wirklichkeit auch so nicht machen oder so, ne? Also Bild finde ich schon ein bisschen krass, aber es ist noch nicht so krass, dass ich sagen würde, okay, das schockt mich jetzt so hart, dass ich jetzt direkt aufhören möchte zu rauchen oder so, ne? Vor allem an so einem Bild nicht, wenn du jetzt weißt, du rauchst nie ein Baby an, warum sollte das Bild dich dann stören? Ja, eben, so. Das ist halt das Ding. Und ich meine, für mich kommt dann das Bild einfach nur so rüber, so nach dem Motto, ja, hier so als Hinweis, mach das nicht. So, ne, wie auf dem Bild beschrieben oder so. Und was steht da noch darunter? Wenn sie rauchen, schaden sie ihren Kindern und ihrer Familie und ihren Freunden. Ja, gut, okay. In meisten Fällen steht da. Genau, und obendrauf steht ja noch, Rauchen ist tödlich oder kann tödlich sein. Nee, das ist nicht mehr kann, das ist tödlich jetzt. Also ja, bei mir steht, Rauchen verstopft ihre Arterien. Dann siehst du da so einen Fuß, wo Raucherbein, oder? Der linke, links vom C, der C. Ja, ja. Aber es gab ja, ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, vor 10 Jahren oder so, das ist schon, ich glaube, echt verdammt lange her, und da gab es ja auch schon Schockbilder und die wurden ja dann irgendwann rausgenommen. Aber das wird nicht passieren, glaube ich. Also die Schockbilder wird nicht bleiben. Ja, das wird wahrscheinlich noch mehr werden. Kommen wahrscheinlich auch neue Bilder noch und alles. Ich war schon vorher in so vielen anderen Ländern. So, mein Bruder war letztens in Spanien auf Abschlussfahrt und da gab es die auch schon. Und sonst was für Länder, die es noch gibt. Also ich glaube, die werden bleiben in Deutschland. Ja, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, es gab ja damals ja auch schon Schockbilder drauf und so weiter. Und auch Schockbilder gab es ja auch auf Zigarettenpackungen und so weiter. Und auch auf Dosen oder so. Und die gab es ja auch ziemlich lange. So, weiß ich nicht, für 2-3 Jahren oder so gab es die mal tatsächlich so. Und dann wurden die ja auch irgendwann abgeschafft oder so. Warum, weswegen, keine Ahnung. Ja, und jetzt auf einmal kommen sie wieder. Ja, keine Ahnung, warum. So wirken, als wenn der Staat was dagegen machen will, aber da nichts eigentlich gegen macht, weil er damit gut verdient. Eben, genau, das denke ich mir nämlich auch. Das ist der Punkt. Bei jeder anderen Sache hätten sie gesagt, oh, schädlich alles, ach komm, machen wir, illegalisieren wir das, nehmen wir es raus. Aber der Staat verdient sich doch dumm und dämlich daran. Ja, natürlich. Da sollen sie lieber Bilder von Politikern drauf machen, da würde jeder aufhören. Muss so drauf gehen, 80% gehen an mich, wenn sie kaufen. Also ich habe einen Spruch gelesen auf Facebook. Ich gehe ja auch noch arbeiten, obwohl ich meine Abrechnung bekomme Ende des Monats, ne? Das ist ja, hält mich auch nicht vom Arbeit ab, die Lohnsteuer, ne? Ja, aber das ist ja tatsächlich so, ne? Ich meine, die meisten Steuernahmen, die gehen ja tatsächlich auch von den Tabaksteuern halt an die Kasse sozusagen, so. Ja, und das ist, also. Wie viel sind das, 80% oder so pro Schachtel? Ja, das ist schon echt viel. So, ne? Ja, das ist schon viel. 70% oder 80% sind das ungefähr. Also, ich habe das mal so grob ausgerechnet. Also, sagen wir mal so, eine normale Zigarettenschachtel, so mit 19 oder 20 Zigaretten drin, oder 18 oder so, keine Ahnung. Ich hole mir keine Schachtel. Die kostet ja im Schnitt ja schon knapp, ja, so an die 5 Euro. So, 6 Euro, Digga, 6 Euro. Oder 6 Euro schon. 20 Euro, guck mal hier. Halbbüro für 8. Ja, so. Ja. Und dann habe ich das mal so grob ausgerechnet und dann kommst du so auf 1,50 Euro oder so, was du ohne Steuern ausgeben würdest. Geil. Steuern. Das ist schon heftig. Also, das, was die dann damit da richtig Kasse machen, das ist unfassbar. Also sagt ihr auch, Schockbilder bringt nichts. Nö. Meiner Meinung nach nicht. Also das Einzige, was halt eventuell was bringen würde, und da bin ich auch ganz ehrlich, da habe ich auch schon immer wieder drüber nachgedacht und so weiter, sind halt doch die Preise. Ja, genau, das sind halt die Preise. Ja, die Preise, glaube ich, erschrecken ab. Ja, genau, die Preise schrecken wirklich mehr ab. Aber da muss der Staat, oder ich habe keine Ahnung, wer das denn alles da genau regelt oder sonst irgendwie, aber da müssen die doch auch mal überlegen, wenn die doch sagen, okay, wir erhöhen die Preise, weil okay, vielleicht wollen wir halt etwas mehr an Steuern oder an Geldern einnehmen durch die Tabaken und so weiter. Aber andersrum wollen die das wahrscheinlich auch, oder machen die das auch deswegen, weil man dann halt sich dann auch denkt, okay, dann werden wahrscheinlich auch mehr dann halt das Rauchen dann aufgeben wollen. So, aber dann müssen die sich ja dann wiederum dann überlegen, ja, Moment mal, wenn wir das dann auch so weit durchbringen wollen, dann haben wir doch eigentlich ein finanzielles Problem irgendwann später. Ja, auf jeden Fall. So, und da frage ich mich natürlich, macht es überhaupt Sinn, da die Preise trotzdem noch weiter anzuheben? Das ist eine interessante Frage. Geben sie die Preise an und weniger Leute rauchen. Verlust. Ja, genau. Und ich kriege da immer vermehrt mit, so dass halt jetzt immer mehr, auch aus meinem Freundeskreis oder so und auch aus der Familie und so, dass die mehr umsteigen zu E-Zigaretten. Ja, Feierhaupt, ich kann nicht gar nicht, nein, eklig. Also ich habe es noch nie ausprobiert. Ich kann da davon nicht viel mit, also ich, also aus Ich kann da dazu nichts sagen oder so, wie das da mit E-Zigaretten ist oder so, ne? Aber. Ja, ich kann darüber sehr gut sprechen. Ja? Ja. Ja, wie ist denn das denn so? Drei Stück schon. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr an einer Zigarette zieht, das dann quasi in die Lunge inhaliert, ne? Habt ihr quasi so einen Kick auf der Lunge. Aha. Voll geil. Ne? Ja. Genau. Das ist meistens auch das, was abhängig macht. Ja, ist es auch. Kann mir auch nicht vorstellen. Bei einer E-Zigarette hast du das anfangs auch. Ich habe jetzt immer, weiß ich nicht, 0,08 Milligramm Nikotin gedampft, nennt man das ja. Und nach einer Zeit verschwindet das. Dann hast du diesen Kick nicht mehr. Das heißt, du müsstest dann die Nikotindosis, die da drin ist, wieder erhöhen. Okay. Das ist ja quasi dann auch wiederum dumm, weil du dann noch abhängiger vom Nikotin wirst. Ja, und deswegen weiß ich nicht. Also bist du jetzt quasi auch so in der Meinung, so okay, Wechsel zu E-Zigaretten bringt jetzt auch nicht so viel. Also nee, auf keinen. Also, ja, gut. Also mal ganz dazu, es sieht auch total scheiße aus, wenn man damit durch die Straßen läuft, ne? Also, es geht. Es hat sich ja mittlerweile so ziemlich normalisiert. Also normale E-Zigaretten, das meine ich jetzt nicht. Also wenn die wirklich so zum Aufhören da sind, aber ich meine so diese Verdampfer, diese, ne? Ja. Wenn die dann da rumlaufen, dann kommt so eine riesen Fontäne an Rauch raus. Das sieht ja, so eine habe ich auch. So was nennt sich übrigens Temperaturdampfen. Ja, genau. Und was machst du da hobbymäßig? Das gibt ja wirklich Hobbys, ne? Manche machen das als Hobby. Ist auch in Ordnung. Und wenn du damit durch die Straßen läufst, als Rauchersatz, am besten komplett ohne Nikotin, dann frage ich mich, das sieht scheiße aus. Das sieht einfach nur scheiße aus. Kannst du Rauch dann auch den Sinn von da nicht, ey. Blöd aus. Und das stinkt mehr, als würdest du einen Raucher da hinstellen mit der Zigarette. Ist auf dem öffentlichen Platz. Das riecht eigentlich ganz gut angenehm. Es gibt gute, es gibt auch was wirklich lecker riecht, aber es gibt auch ganz viele, die riechen so nach Synthetik. Ja. Nee, also ich bin davon kein Fan. Aber ich verstehe es, wenn man damit aufhören will. Ich meine, ich würde, wenn dann auch mit sowas aufhören, statt mit irgendwelchen Pflastern oder Kaugummis oder so. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache. Ja, wenn du Shisha rauchst, kannst du dann auch E-Kippe rauchen, locker easy, ne? Ja, Shisha bin ich auch kein Fan von. Also ich Shisha irgendwie gerne meine Shisha, aber ich rauche dann auch eine Shisha, aber wobei, ich rauche mittendrin meine Zigarette. Das ist so. Wobei die Frage dann auch noch in den Raum stehen würde, so, was ist denn jetzt eigentlich letztendlich gesünder? Sagen wir mal, klar, ich sag mal so, wenn man jetzt beispielsweise, wenn man sagt, okay, ich möchte zwar nicht aufhören, aber ich möchte halt gerne auf eine E-Zigarette umsteigen. So, und was wäre dann in diesem Fall dann gesünder? Eine Zigarette oder eine E-Zigarette? Aber da würde ich ja wahrscheinlich eher. Bis jetzt noch gar nicht sagen. Also, ich kann dir sagen, dass ich dass meiner Meinung nach. Ja, finanziell bestimmt. Finanziell. Sich da nicht viel tut. Nee, ich habe jetzt zum Beispiel eine E-Kippe von, weiß ich nicht, von welcher Marke die ist, warte. Die ist von, ist eine Ewig VT auf jeden Fall, ne? Und die kostet, glaube ich, 70 Euro. Damit verdampfst du, hast großen Tank dabei, irgendwie 5 Milliliter oder so, und den habe ich immer so viermal am Tag nachgefüllt. Das heißt, du bist dann bei 20 Milliliter. Ein Fläschchen kostet 7 Euro, je nachdem, wie viel Nikotin du drin hast, 7 Euro, sagen wir mal. Dann würde ich halt am Tag diese Pulle mit 20 Millilitern oder 15 Milliliter weghauen. Ja. Das wären auch wieder 7 Euro am Tag. Das heißt, Schachtel am Tag, also hast du es wieder erledigt. Genau, aber ja, toll, was du da machen kannst, du kannst einfach eine Base kaufen und diverse Aromen und dir das dann quasi selber zusammenmischen, weil so ein Liter von der Basis kostet nur irgendwie 15 Euro oder so. Gibt's da auch ein Zeug, dann was wie nach Tabak schmeckt so? Ja, gibt's. Das wirklich dann auch so richtig Tabakzeug schmeckt dann einfach nach Erdnuss. Als ich halt geraucht habe, habe ich mich fast bekotzt. Alles klar. Auch schön. Ja, also echt, das war Marlboro, sollte das sein irgendwie, und dann ziehe ich da dran, so den ersten Zug, ne? Und du ziehst ja direkt auf Lunge und ja. Habe fast gereiert, ne? Das war komplett ekelhaft. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, was jetzt wirklich gesünder ist. Manche dampfen ja auch Schokolade oder sowas. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall, ich würde sagen, also wahrscheinlich ist auch Zigarettenrauch allein durch den Ruß und durch die Verbrennung viel ungesünder für die Lunge. Ja, aber da verdampfst du Glykol, ist jetzt auch nicht so geil. Ja, so auch, aber jetzt, man hat ja wirklich noch keine wirklich Langzeittests durchführen können. Das heißt, man weiß nie, was noch von den E-Kippen kommen könnte, so für Scheiße, ne? Man weiß es ja noch nicht. Naja, das wusste man bei Zigaretten ja auch erst wirklich, also man hat es einfach nicht, man hat es einfach, früher hat man ja, man, früher war es ja so, man hat geraucht. Da gab es nicht, ich habe nicht, da hat jeder geraucht. Ja. Ne? Und da wusste keiner, dass das schädlich ist. Das wusste keiner. Da kam erst mit der Aufklärung und man weiß ja bis jetzt nicht, ob E-Zigaretten vielleicht sogar AIDS auslösen irgendwann, ne? Ja. Ne, so ein Scheiß, also jetzt als Beispiel, ne? Krebs wäre natürlich das Leid. Das wird die langfristige Dings, ne? Ja. Man weiß es nicht. Deswegen, ich würde sagen, es ist beides Scheiße, am besten gar nicht machen. Auch gerade nebenbei. Ja, das ist dann natürlich dann auch wieder so Kopfsache, ne? Also man könnte natürlich jederzeit aufhören, klar. Also man, ja. Aber man sagt sich nur, warum denn, ne? Ja, also ich jetzt. Morgen schmeckt auch so lecker. Drauf, ja, Respekt, nee, aber dann, ich Respekt vor. Ja, und du merkst dann halt aber irgendwie so, Moment mal, irgendwas fehlt mir da. Und dann bist du am Arbeiten. Vor allem mit Alkohol, ey, dann. Und was ich auch noch aus Erfahrung sagen kann, ist, dass du, wenn du dampfst, viel mehr dampfst. Das heißt, ne, weil so, weil du dich stopfst, drehst du dir ein und nimmst dir einen aus der Packung, steckst sie an und bist dann da deine halbe Stunde, Stunde, erstmal quasi sind deine Nikotinbatterien wieder gefüllt. Ja. Irgendwann ist sie halt Ende, dann sagst du, ja, ich hab grad geraucht, ne? Ich brauche jetzt keine neue anstecken. Ja, wenn du dampfst, hast du die E-Kippe, ne, dann ziehst du da ein paar Mal dran, dann heißt du irgendwie, bei mir war eine Viertelstunde da durchgezogen, ne? Und dann stellst du sie wieder hin. Dann so, 5 Minuten später packst du nochmal dran und dampfst wieder ordentlich, ne? Ja. Das heißt, du brauchst in Anführungsstrichen noch mehr, als wenn du Kippen rauchst. Aber man hat ja immerhin so eine Einheit hier, ne? Eine Zigarette, oder ich rauch noch eine. Rauch mal eine E-Zigarette. Ja. Dampfen wir noch einen weg, oder? Bis der Akku platzt. Ja. Aber kann man da zu den Leuten sagen, die dann zu einer E-Zigarette greifen, dass man denen, zu denen sagen kann, okay, das sind keine Nichtraucher mehr? Ja, sie rauchen ja schon. Also ich hatte eine Arbeitskollegin bei mir, die hatte auch aufgehört zu rauchen, hat dann gedampft und so. Der Mann von der auch. Und irgendwann hat der Mann dann wieder angefangen zu rauchen, sie wiederum auch und hat dann quasi nichts gebracht, ne? Teufelskreuz. Ja, okay. Ja, das ist halt so, ja. Also, ich weiß nicht, also ich würde gerne mal so an der E-Zigarette mal schnubbern, aber... Aber nicht ziehen, ne? Bring ich dran, aber... Genug gerochen. Aber wenn du die Wahl hättest, würdest du rauchen, Überleitung. Ja, das kann durchaus sein, ja. Ja, hoffentlich haben wir die Wahl, ne, Rico? Was? Ja. Oh, was eine Überleitung! Oh, Gott, yeah. Mann, Gott, Mama. Oh. Wie geil. Okay, bitteschön. Na gut, Nico. Zum Thema Wahlen, was soll ich sagen, ne? Ich hatte nicht die Wahl. Nein, fangen wir mal das Thema umstritten an, ich bin nicht wählen gegangen. Oh. Was ein Schlag für die Demokratie ist. Oh. Ja, findet ihr denn, weil ich jetzt nicht wählen gegangen bin, habe ich die AfD gepusht? Ja, hast du. Du Warum? Hast quasi die anderen gepusht, ja, dann gehen halt die Stimmen automatisch halt an sonstige. Nein, das nicht. Achso, okay, dann habe ich das gerade falsch verstanden. Sonstige sind so ganz, ganz kleine Parteien, die jetzt so 1% haben oder weniger. Wenn, dann musst du auch deine Stimme da irgendwie austragen lassen. Die Wahlbeteiligung liegt ja nur bei 60% oder so. Wie nennt sich das austragen? Nee, wie nennt man das denn? Wenn du da hingehst und sagst, ich will nicht wählen, meine Stimme soll da irgendwie neutralisiert werden oder so. Hey, aber hingehen und dann kannst du deinen Wahlzettel fälschen. Warum? Ja. Ich kann dazu nur dann sagen. Dann geht's nämlich nicht an die AfD. Ich kann dazu nur sagen, ich gehe nicht wählen. Erstens darf ich das nicht und zweitens habe ich da eh kein Interesse dran. Ich gehe wählen, also ab jetzt, wo ich darf, so, ne? Ja. Ist was Schönes, macht zwar keinen Spaß, aber ist was Schönes. Man ja, fühlt sich, ja, man, fühlt ist, sich man kann ja auch froh sein, ne? Dass man wählen kann. Ne? Das ist ja, man sieht ja in der Türkei auch und so, das ist ja schon scheiße, ne? Also ich finde auch zum Beispiel, also ich gehe ja auch immer wählen und ich finde, wenn man halt wählen geht, darf man halt auch oder hat man halt auch den Anspruch, da mitreden zu dürfen. Sicher, klar. Naja, dann kann man halt dann, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie eine Partei, keine Ahnung, so und so viele Stimmen bekommt, bla bla bla, und hast dich gesehen oder so, ja, dann kann man halt sagen, boah, was sind das für abgefuckte Leute und so weiter, die den gewählt haben oder sonst irgendwie und so. Du kannst das sagen, ich dürfte es nicht sagen. Ja, siehst du, genau, ne. Also von daher, also ich werde jetzt natürlich auch nicht preisgeben, wen ich denn so alles gewählt habe oder so, aber... Auf dem. Das, ja, genau. Was hast du gesagt? Mann. Ja, genau. Ja, aber das ist ja halt ja auch wieder, ne? Jeden sein Interesse. Wenn jemand die AfD wählt, ist es seine Meinung, ne? Ja, das eben, genau. Ja. Wobei das wiederum auch ziemlich dumm ist, weil ich finde, dass sich die AfD halt auf ein konkretes Thema spezialisiert hat. Wenn die quasi dieses Thema dann durchgesetzt haben, wie geht's dann weiter? Das ist damit die Frage, ja. Ne? Das ist so ähnlich wie damals mit den Piratenpartei und so weiter. Die hatten ja auch ein Thema, ja. Das wollten sie durchsetzen, haben sie aber irgendwie nicht geschafft. Schade. Ich glaube, sie wollen doch auch dieses eine Zeug da legalisieren. Ah, Marihuana. Marihuana. Marihuana. Ist eine Mari-Dings da, Marie, ne? Und Julia. Was ist denn wieder? Jan? Noch nicht verstanden. Was? Martin hat Romy und Julia gesagt. Nein. Ich habe Julian verstanden. Marie und Romy Julia. Romy und Julian, wer kennt nicht die Gay? Marie und egal. Julia. Mary Jane. Mary Jane. Ja, das Thema hat sich ja schnell beendet. Ja, jetzt sind wir auf einmal bei Mary Jane und Romy und Julia. Was halt jeder von schreibt in die Kommentare. Aber wir haben ja viel, naja, keine Ahnung. Ach Gott. Wir könnten ja aber gerne mal in eine andere Richtung gehen, und zwar Richtung Staaten. Und zwar ist ja kürzlich jetzt die neue YouTube-Richtlinien veröffentlicht worden. Weiß ich nichts von. Weißt du echt nichts von? Nein. Nee. Echt nicht? Und ich habe wieder was gelernt heute. Oder also, vielleicht habe ich es gehört, aber ich habe es im Kopf. Es geht hauptsächlich um die Monetarisierung auf den Videos. Und zwar soll es halt so sein, dass auf den Videos nicht mehr monetarisiert werden darf. Oder YouTube achtet da halt immer sehr genau drauf, was für Themen man halt in den Videos bespricht. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Newsformat hast, wo du halt ganz normal, so wie halt auch im Fernsehen zum Beispiel, dass du halt diverse Berichte gibst oder so, oder wenn du generell halt so deine Meinung äußern möchtest oder so, darf das Video nicht monetarisiert werden. Und es gibt dann noch ganz, ganz viele andere Faktoren, was halt dann halt auch nicht monetarisiert werden darf. Zum Beispiel auch so gewaltherrliche Videos, also halt beispielsweise, ich sag mal so, wenn du jetzt Call of Duty Battlefield oder sonst irgendwie spielst, ist natürlich klar, dass es halt auch sehr viel mit Gewalt zu tun hat und so weiter. Natürlich halt alles virtuell und so, ne? Ja. Aber solche Videos dürfen dann halt auch nicht mehr monetarisiert werden. Sondern das heißt, YouTube geht dann halt davon aus und sagt, nee, wir möchten nur noch friedliche Videos haben. Also, denkt an Katzenvideos. Solche zum Beispiel. Wow. So, die dürfen dann monetarisiert werden. Und dann kommt jetzt nämlich die ganz, ganz große Frage, die sich natürlich dann auch sehr, sehr viele stellen. Was wird dann aus den ganz, ganz großen YouTube-Kanälen, die halt durch YouTube ihre Haupteinnahmen bekommen, die würden ja komplett wegfallen. Ja. Warum jetzt auf einmal? Warum darf man das jetzt nicht mehr? Das frage ich mich ja natürlich dann auch an dieser Stelle. Aber momentan ist es ja noch in den Staaten und so weiter. Also es ist noch nicht nach Europa rübergeschwappt. Sonst würde PewDiePie wahrscheinlich dann auch sagen, boah, ich mache jetzt hier die Türen und Fenster dicht. Ich bin weg. Ja, nur noch Minecraft, Leute. Aber ich meine, Kong überlebt. Nein, aber ich muss weiß ich nicht, also ich frage mich dann, wie YouTube dann tatsächlich dann noch überleben kann, weil ich meine, YouTube lebt halt von den ganzen YouTubern, von großen Kanälen etc. und so weiter, bekommen halt durch viel Werbung von auch großen Kanälen halt ja, auch klar. Viele Einnahmen und so weiter. So, und wenn die dann irgendwann wegfallen, ja, was wird dann aus YouTube? Ja, auch alles würde mich interessieren. Server und alles. Ja, natürlich. Ja. Na, und das ist halt die große Frage, was dann passiert, ne? Ich meine, wir können da in der Hinsicht aus unserer Situation, also der aktuellen Standpunkt, können wir da natürlich jetzt nicht so groß drüber reden oder so und sagen, hey, komm, unsere Zukunft, Dingenskirchen mit unserem Kanal oder so, steht völlig auf der Kippe oder so, weil wir sind ja erst gerade noch so in einem Anfangsstadium, aber ich denke halt nur an den YouTubern, die zum Beispiel schon ziemlich groß sind, ja, die jetzt jahrelang schon ihre Karriere hinter sich hatten oder so und dann auf einmal von heute auf morgen vor die Tür gesetzt wird. Ja. Wollen bestimmt nur gegen die Call of Duty YouTuber vorgehen. Ja, okay, das könnten sie machen, ja. Das könnten sie tatsächlich machen, ja. Ja, aber ich weiß nicht, was YouTube oder beziehungsweise Google sich dabei gedacht hat. Ja, ich auch nicht sagen. Wie weit geht das dann, dass es gewalttätig ist oder so? Ich meine, so, da fängst an mit Battlefield oder Call of Duty, dass das verboten wird. Am Ende endest du bei Minecraft auf, dass du da keine Schweine mehr töten darfst oder so. Ja, wo fängt's an, wo hört's auf? Ja. Ja, genau. Kinofilme dürfen dann auch nicht mehr gezeigt werden, ne? Ja, also es sind halt. Ja, ich mein, wenn man da jetzt klar nicht rangehen würde. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass man das nicht zeigen darf. Ich meine, die Videos dürfen ja weiterhin. Geld, na gut, genau, ja, monetarisiert. Ne? Genau. Das ist halt wegen dem Geld und so weiter. Und da sind halt einige dann doch dementsprechend existenzgefährdet. Ja. Ne? Also, wenn ich mir so überlege, so, oh, stell dir mal vor, du hättest jetzt einen dicken Kanal und so weiter, kriegst halt da die Haupteinnahmen oder so. Boah, auf einmal fallen die Haupteinnahmen weg. Ja, was machst du dann? Ja, dann rennst du zum Arbeitsamt und meldest dich dann, ja, keine Ahnung, kannst Arbeitslosengeld beantragen. Ja, toll, Glückwunsch. Geil. Ne? Also, das ist natürlich dann halt so eine Sache, was mir dann allerdings nicht so ganz gefällt. Ne? Und ich meine, YouTube muss doch echt ziemlich blöd sein, wenn die das tatsächlich dauerhaft durchsetzen wollen. Und das dann vielleicht auch noch weltweit. Ja. Vielleicht ist das auch nur so eine Phase und dann ist das wieder aufgehoben irgendwann. Das. Ja, aber das geht ja auch dann darum, dass man halt quasi, ich weiß ja, es geht schon so in die Richtung, dass man halt auch demjenigen verbietet, seine Meinung zu äußern. Ja, das finde ich auch. So, und da ist halt wieder diese Meinungsfreiheit, die dann dementsprechend unterdrückt wird. Und gut, wo ist da jetzt noch so die menschliche Freiheit, sagen wir mal so? Ja, ja, wo klar. Du halt deine Meinung äußern darfst oder so. Also das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde dieses System, was wir jetzt gerade haben, also mit so, dass da bei manchen Videos gezeigt wird, halt, hier könnten anstößige oder gewaltsame Inhalte sein, finde ich doch gar nicht so schlecht. Warum lassen wir das nicht einfach? Ja, das gibt's ja, es gibt ja die Möglichkeit, bei Videos, das Video, wenn man das ja hochlädt, oder kann man ja so hinterher noch machen, kann man das Ding in die Alp 18 einstellen. So. Das heißt, die jüngeren Zuschauer, die halt noch unter 18 sind, die werden ja dann darauf hingewiesen, so, ah, hier Video, bla, bla, bla, ist erst ab 18, bla, bla, bla, und keine Ahnung, was denn so. Das ist ja auch alles völlig okay. Und ich meine, die Möglichkeit gibt es ja. Ne? Die gibt's ja schon seit längerem. Naja, aber sonst, keine Ahnung, also ich sehe halt, also wenn YouTube das tatsächlich dann durchsetzen will, und also dauerhaft, und dann das Ganze dann auch mal weltweit ausbreiten so, würde, boah, da sehe ich für YouTube allgemein schon ziemlich schwarz, also da wird YouTube auf jeden Fall dann, Ja, stark für YouTube. Ja, natürlich, ne, also ja. Die werden auf jeden Fall A, erstmal derbe Verluste einfahren, also da definitiv, und, und dann wird sich dann halt irgendein anderes Videoportal sich dann denken, hey, guck mal, YouTube hat jetzt gerade mal sich richtig selber so ins Knie geschossen. Versuchen wir doch unser Glück und und dann, keine Ahnung. Kann echt schief gehen. Ja, eben. YouTube wird aber auch genau drüber nachdenken. Die werden auch ein Management haben, das sich damit auskennt und alles. Ja, ja, ich glaube, die haben kein Management. Ich glaube gar nicht. Was ein einziger Typ. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht gehört YouTube überhaupt keinem, ist einfach entstanden. Ja, also, keine Ahnung, das sind halt immer noch so Fragen, die ich immer noch nicht weiß, warum und weswegen oder was für ein Anlass das jetzt genau gewesen ist, warum die das halt so durchsetzen wollen oder so. Vielleicht klingt das ja auch in erster Linie durch die ganzen Medien oder so, dass erstmal so extrem drastisch oder dramatisch und letzten Endes ist das dann doch nicht so ganz. Das wird man sehen, wie das dann halt sich dann so weiterentwickelt. Ne? Ja. Welches Spiel dabei aber kein Problem haben wird, ist FIFA 17. Das ist ein Ballerspiel, Rolf. Bei FIFA 17 ist es tatsächlich so, dass du zum Beispiel die Videos monetarisieren darfst, weil EA ja die Duldenserklärung ja schon von Haus aus schon an jeden Einzelnen freigibt. Also von daher sind da schon mal keine Probleme. Wahrscheinlich muss man dann mal für alles eine Duldenserklärung haben, was man hochlädt. Normalerweise, wenn es, also tatsächlich gesehen, also wird streng genommen, ja, müsstest du machen. Damit du auch tatsächlich dann die Videos monetarisieren darfst, die du halt auch vom Publisher oder beziehungsweise vom Entwickler, weiß ich jetzt nicht genau, eine offizielle Genehmigung bekommen hast dafür, dass du das halt auch auf deinen Kanal monetarisieren darfst. Ja. Ja, also FIFA 17, letzte Tage kam ja die Demo raus und ich habe es natürlich dann schon ordentlich angespielt, da gibt es ja auch schon ein Video bei uns auf dem Kanal darüber, da habe ich zwei Modus angezockt, einmal den ganz normalen Free Arcade Mode, wie auch immer und dann halt auch noch The Journey habe ich da noch kurz angespielt, da geht es nämlich um einen Charakter namens Alex Hunter, der dementsprechend ein neuer Wunschtraum hat, in einer Profiliga spielen zu dürfen und das finde ich sehr, sehr interessant. Und die Story alleine finde ich schon sehr, sehr geil irgendwie. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, bis FIFA dann rauskommt. Das ist immer was Neues, oder, bei FIFA? Das ist echt eine gute Idee, was rauszubringen. Ja, das ist auf jeden Fall komplett was Neues, was EA rausbringt. Sowas hatten die zuvor noch nie gehabt. Es gab so einen ähnlichen Modus, das nannte sich BR Pro. Damit konntest du dir einen eigenen Charakter erstellen und dann konntest du beispielsweise in der zweiten oder dritten Liga, keine Ahnung, konntest du dir irgendeine Mannschaft aussuchen mit dem Spielen und hast dann halt auch dann nach und nach mal immer so Angebote bekommen von nichts größeren Mannschaften oder so und keine Ahnung und so. Und das mit Alexander, mit Virtual Journey, das halt finde ich eigentlich ganz cool, dass sie das jetzt quasi das so viel mehr ausgebaut haben und da dann so einen richtigen Storyline herausgebaut haben. Und das finde ich sehr interessant. Und da habe ich auf jeden Fall richtig Bock, das zu spielen. Jo. Und ich bin mal gespannt, wie viele Möglichkeiten es da gibt, wie die Story sich entwickeln kann. Ob es da jetzt nur so, dass du richtig scheiße bist oder ob du Champion wirst oder wie viele Möglichkeiten es da gibt, wie du enden kannst. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Das ist natürlich auch so die Frage. Also, ich denke mal, es ist eher wahrscheinlich so eine festgelegte Story. Also, das ist wahrscheinlich dann schon so alles geskriptet, wie es dann letzten Endes an aussieht. Alleine schon, als ich für Journey in der Demo kurz angespielt habe, habe ich schon gemerkt, okay, das muss irgendwie geskriptet sein. Also, man hat dann erstmal so eine kurze Sequenz, in dem du da erstmal in der Kabine mit den anderen Mannschaften bist. Gut, in dem Modus war wahrscheinlich die Story schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Und nee, ich glaube, es war das erste Spiel direkt. Und dann gehst du halt mit der Mannschaft dann erstmal raus, bist erstmal auf der Ersatzbank und so weiter, sondern wirst du dann eingewechselt und dann bist du, ich weiß gar nicht, genau, dann wird dann halt erst von der eigenen Mannschaft schießt erstmal ein Tor, dann gibt das Gegentor und dann wirst du irgendwann eingewechselt in der 81. Spielminute oder so, genau weiß ich das nicht. Und du hast dann halt drei verschiedene Herausforderungen, die du dann auf jeden Fall bewältigen musst. Das heißt, du musst halt dementsprechend dein Punkte-Ranking über 7,0 haben. Du musst halt mindestens ein Tor oder beziehungsweise eine Vorlage abliefern und dann noch so eine andere Aufgabe. So. Und und dann entwickelt sich halt die Story dann halt dementsprechend so weiter. Wie das dann letztendlich dann genauso weitergeht, keine Ahnung, weiß ich natürlich nicht, weil dann war die Demo vorbei. Aber fand ich das schon sehr, sehr interessant. Was ich aber auch allerdings sehr, sehr interessant fand, war zum Beispiel die neue Frostbite Engine. Die haben ja jetzt komplett auf einer komplett neuen Engine gesetzt, die halt auch in Battlefield 1 zum Beispiel in Einsatz ist. Und das. Ja, 3. Ja, ich glaube, Battlefield 3 war das auch. Und auch 4. Ja, klar, 4 und Hardline. Und das fand ich schon geil, was sie daraus gemacht haben oder so. Also du hast halt schon gemerkt, es fühlt sich irgendwie angenehmer an, es fühlt sich flüssiger an, grafisch also gut. Mir kommen die Bewegungen sehr viel realistischer vor. Ja, genau. Die sind halt mehr flüssiger, also mehr, also nicht mehr so ruckelartig, so wie es halt damals und sonst immer der Fall war. Und es fühlt sich einfach mega gut an irgendwie und es spielt sich halt auch angenehmer, wie ich finde. Und ich meine, klar, grafisch hat sich natürlich jetzt so weit erstmal nicht so viel getan. Klar, wenn du mit der Totale da im Spielen bist oder so, siehst du jetzt nicht so großen Unterschied. Aber die Spieler an sich, also mit den Gesichtern und so weiter, das finde ich echt mega geil gemacht. Also, ja, auch allein schon die Details mit dem Schweiß, wie es dann in der Schlussphase des Spiels zu sehen ist, wie man so richtig das Schweißperlen im Gesicht sehen kann und das so dass quasi das Licht schon reflektiert. Also das finde ich echt krass und im Vergleich zum vergangenen Spiel sind halt viel mehr Gesichter genauer halt designt worden. Ja, genau. Und es gab ja irgendwie ein paar Premium-Mannschaften beispielsweise, die ja, so richtig krass so ins Detail und beziehungsweise unter die Lupe genommen wurden, gerade halt mit den Gesichtern und so weiter. Und die waren schon echt übelst detailliert. Also da musste ich schon wirklich, muss ich schon aufpassen, dass meine Zunge nicht auf dem Boden rumrollt oder so. Also es war schon. Alles klar. Ich glaube, wir hören hier auf, glaube ich. Fängt man schon so langsam zusammen. Also ich freue mich auf jeden Fall mega wahnsinnig auf das Spiel und Für alle EA Access und / Origin Access Mitglieder, die bekommen das schon am 22. Alle anderen müssen dann sich bis zum 29. glaube ich gedulden oder am 26. weiß ich es nicht. 29. Okay, was mussten die dafür machen? Geld bezahlen. Ja, das ist viel mehr Geld. Was? Ja, was mussten die dafür machen, dass die das früher bekommen? Das ist einfach so eine Art Abo, in dem du bei Origin dann halt, du zahlst halt ungefähr 4 Euro monatlich, kannst aber jederzeit kündigen, also es ist halt kein Vertrag, was 12 Monate geht oder so. Ja, ja, 4 Euro monatlich und die bieten halt sehr, sehr viele Spiele an, wie Battlefield 4 Premium, Titanfall Deluxe Edition, Need for Speed, die aktuellste. Die kannst du dir dann einfach so runterladen und dann daddeln. Die leistest du im Endeffekt dann. Also die gehören dann halt so lange dir, solange du auch dein Abo hast. Ah. Das heißt, du musst hier. Meiner Meinung nach echt geil. Ja, also finde ich auch sehr geil. Und das heißt, du musst halt nicht unbedingt zwangsläufig halt ein Spiel kaufen mit dem vollen Preis oder so. Und was für einen Vorteil du halt auch hast, wenn du dir tatsächlich ein Spiel kaufen möchtest über Origin, kriegst du sogar noch, ich glaube, 10% Rabatt obendrauf. Yep. Das heißt, du kriegst das noch mal etwas günstiger als im Originalpreis. Totenstille. Ja. Das war zu hart. Das war, ey. Uiuiui. Ui, ui. Ja. Mann, okay. Also es wird auf jeden Fall, also ich denke mal, FIFA 17 wird auf jeden Fall ziemlich durch die Decke gehen, gehe ich mal von aus. Also gerade mit dem Story-Modus für Journal und so weiter. Jedes Jahr und dann kommt FIFA 18 und FIFA 17, juckt keine Sau mehr. Ja, stimmt, weil das dann wahrscheinlich wieder einfach nur so ein paar Updates sind und das war's. Ja, mehr Schweißperlen, die Spieler schwitzen am Anfang und am Ende nicht mehr. Der Rasen wird mehr abgenutzt als vorher. Ja. Es wird noch realistischer, so wie es immer auf dem Verpackung beim iPhone, meine Freunde. Wenn es einen Hooligan-Modus in FIFA gibt, hole ich mir FIFA. Begalo. Hoffentlich sieht EA das, Hooligan. Ja, wir brauchen Hooligans. Aber da wir ja jetzt eben gerade schon bei der Frostbite Engine waren, können wir ja mal einen kleinen Schwenk auf die Open Beta von Battlefield 1 gehen. Die ist ja auch bis vor 2 Wochen, glaube ich, gewesen. Und ich muss sagen, also Martin und ich, wir haben das ja ausgiebig getestet, ausgiebig gespielt und so weiter. Gibt es ja auch ein Videos bei uns auf dem Kanal. Und also ich muss sagen, geil. Ja, ich hab's auch gespielt mit Julian und Olf auch. Hammerspiel. Ja. Atmosphäre echt auch und super. Alles mit diesem Sandsturm da alles. Das ist ja krass. Und mit dem Fliegen und alles. Ja. Also, haben sie wieder super hingekriegt. Richtige Weltkriegsatmosphäre. Gut, ich weiß nicht, wie es sich damals angefühlt hat, aber, ne? Ja, ich meine, ich glaub mal, ja, okay, also. ich war ja nicht dabei, aber. Ich find das immer wieder so mega geil, so wenn du halt so auf diese fertigen Häuser erstmal so draufballerst und dann auf einmal die Wände komplett wegsprengen und keine Ahnung was. Ja, das ist wieder echt. Das fand ich schon mega, mega geil. Können die nicht einfach jedes Spiel auf dieser Battlefield Engine rausbringen? Ey, wir hatten weniger Probleme im Leben. Ja, auf Tetris. Es war auf jeden Fall. Auf Tetris. Stell dir vor, die Steine könnten abbrechen, wird ein neues Tetris, Alter. Also das sind echt sehr, so viele Sachen, die sie halt auch mit neu reingebracht haben. Und Battlefield 1 spielt sich, also meiner Meinung nach, spielt sich das ganz anders als wie in Battlefield 4 oder in 3 oder so. Also es ist wirklich ein ganz was anderes. Und das macht auf jeden Fall echt mega Laune. Also kann man nichts dagegen so zu sagen. Also grafisch auch, selbst wenn das Coole ist ja auch, du kannst die Grafik komplett runterschrauben und es sieht immer noch so übelst geil aus, als mit der High-End-Auflösung oder so. Und das finde ich schon krass, was EA da, oder ich glaube DICE ist ja mit im Hintergrund am Entwickeln, was sie daraus gemacht haben. Im Hintergrund? Haben. Ja, DICE. Die ähnlich so der Publisher eigentlich? Bitte? Die ähnlich so der Publisher und DICE entwickelt die Spiele? Ja, genau. Ja. Aber so ganz klar, DICE. Im vorderen Hintergrund. Naja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Gut, anfänglich gab es natürlich mal irgendwelche Schwierigkeiten, als die Beta rauskam. So, Server down, bla bla bla und so, kein Schwein kam drauf und so. Ja, am ersten Tag. Ja, ja, aber das ist aber wieder normal. Weißt du, da wurde ja wieder so übelst krass gegen die EA abgehatet. Ihr hättet mal mehr Server aufspielen können, bla bla bla. Und da hast du gesehen. Also, weiß ich nicht. Also, gut. Ich meine, klar, man regt sich halt so ein bisschen drüber auf, ne? Man hat sich halt mal darauf gefreut und so. Aber trotzdem, naja, gut. Aber am nächsten Tag ging es ja dann wieder und dann war ja wieder alles toll und da waren sie alle wieder glücklich. Mato? Ja. Und du hast nichts zu Battlefield 1 zu sagen? Doch, war geil. Ich hab's mir ja schon vorbestellt, bevor die Beta kam. Ach so, weil ich fand das Setting allgemein ziemlich geil fand. Ich hab so gesagt, ey, ne, wir gehen jetzt mal auf COD. COD haut immer raus, ja, hier, Zukunft, pipapo. Und hab ich so gesagt, komm, Battlefield, ne, die wissen, was zu tun. Die werden jetzt irgendwas so World War raushauen. Und dann kam das halt, hab's mega gefeiert und instant auch bestellt. Also ich bin persönlich kein Call of Duty Freund eigentlich. Ich auch nicht. Ich zock beides, aber ab und zu zocke ich mal ganz gerne mal so Multiplayer, aber das könnte ich jetzt nicht dauerhaft machen. Also da bin ich dann eher schon doch bei Battlefield, also. Ja. Auf jeden Fall. Ja, COD ist scheiße. Sachliche Meinung. Das wäre nur das gleiches Extreme, ne? Aber das ist ehrliche Meinung zu Call of Duty strukturiert. Nicht strukturiert. Alter, hier. Konstruktive Kritik, scheiße. Ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Vielleicht kaufen sich jetzt wieder mehr Leute Call of Duty, weil David Hasselhoff ja tatsächlich in einem der Zombie-Modus mitspielt. Wow. Aber das ist natürlich ein cooles Gadget auch wieder, ne? Also, wenn die schaffen, den Führer da reinzubringen, ne? Dann. Der damals die Mauer gerissen hat. Genau, richtig. Und die Sprüche ja im Zombie-Modus von Black Ops 1 ja auch immer cool mit dem Russen da und so. Keine ja, Munition, ja, mein Brotkorb ist leer. Und das war ja schon witzig immer. Alter Schwede, ne. Aber da war COD doch gut, fand ich. Boah, Battlefield. Ja, COD, da war das damals tatsächlich noch ganz gut. Battlefield, ne? Ja. Nee, aber COD war damals tatsächlich noch ganz gut, ja. Aber mittlerweile weiß ich nicht. Es ist mehr. Ja, weiß ich nicht. Ist nicht so mein Ding jetzt mittlerweile. Nee. In eine falsche Richtung mit der Zukunft. Das ist halt in Zukunft drin ein Scheißdreck. Ja, Punkte Battlefield ja auch wieder, ne? COD macht Zukunft, was keine Sau will. Battlefield, ne, wir machen Erster Weltkrieg. Ja, wir gehen direkt mal in die andere wieder, Richtung. Da war einer wieder schlau bei den Machern. Vor allem gleich, was es noch nie vorher gab einfach. Dann noch gleich sowas. Ja. Meinst, ja, was will Call of Duty machen? Bin wir bald im Jahr 3000, ne? Also... Ja, wobei, meine, mehr Zukunft geht ja auch irgendwann nicht mehr, ne? Ich meine... Warte mal, war da nicht der Vorreiter Medal of Honor? Honor ist doch die Reihe von DICE, oder nicht, die COD ficken soll. Das war ja auch von EA damals. Ja, genau. Und ich meine, bei Medal of Honor war das tatsächlich auch so, dass es halt irgendwie in die, ich weiß nicht, in die 40er Jahre ging oder so. Mit dem ersten Teil, ich bin mir jetzt nicht so sicher, die gab es ja damals für die PlayStation 1. Ja, ich glaube, Medal of Honor war am Anfang, glaube ich, fast nur Zweiter Weltkrieg, glaube ich. Ja. Genau, ja. Ja, da kann ich mich noch so ein bisschen vage erinnern, aber da war ja auch so mehr so in die Vergangenheit und keine zukünftiges Kirchen und keine Ahnung und so. Ich meine tatsächlich, dass die halt damals so die Vorreiter gewesen sind halt. Also das, was Battlefield 1 war. Ja, früher war alles immer Zweiter Weltkrieg oder Gegenwart. Ja, genau. Ja, dazwischen gibt's ja auch nichts. Zukunft! Ne? Dazwischen gibt's ja auch nichts, ne? Ist ja auch langweilig. Ja, so die 80er. Das aber wieder alles nicht genommen. Nee, nicht wirklich. Ja, wahrscheinlich ist es einfach nicht so interessant, so, weil da halt eben nichts passiert ist, so in der Geschichte. Außer Black Ops halt. Ja, außer Black Ops 1. Die haben das gemacht und fand ich sehr erfolgreich. Ja, Black Ops 1 habe ich nie gespielt, also dann kann ich da nichts dazu sagen. Gut. Ja. Da haben wir ja fast eine Stunde rum. Wir haben sogar alle Themen durchgekriegt. Das ist ja Wahnsinn. Das gibt es ja gar nicht. Also ist ja wirklich endlich heftig. Feierabend! So Wochenende! Ach nee, für uns wo ja. Doch, morgen ist ja Montag. Ja, stimmt. Ja, schön. Also fand ich schön. Das war die erste Folge Podcast, also die Einspieler-Podcast. Genauen Namen haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Und vielleicht werden wir uns noch irgendwie einen Namen einfallen oder so, speziell extra für den Podcast oder so. Schön, ne? Der nächste das wäre richtig geil. Der nächste Podcast wird dann in 2 Wochen stattfinden, genau um dieselbe Uhrzeit, auch an demselben Tag. Wir haben, also schaltet ein. Ja, und wir würden uns auf jeden Fall freuen und ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei und ja. Wir sind raus und sagen tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Abonniert. Wiedersehen. Dick und doof. Schnauze.